Zum 68. Jahrestag der Gründung der DEVJK gab es am 8. September im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang unter Leitung vom Internationalen Juche-Ideologie-Institut das Internationale Juche-Ideologie-Symposium über Antiimperialismus, Souveränität und Solidarität. Der stellvertretende Ratsvorsitzende des Internationalen Juche-Ideologie-Instituts, Harish Gupta, die Delegationen und Delegierten der Juche-Ideologie-Studienorganisationen verschiedener Länder und Regionen nahmen daran teil. Zugegen waren dabei der stellvertretende Vorsitzende des Setka der Partei der Arbeit Koreas, Kim Ginam, und die Mitarbeiter des betreffenden Bereiches der DEVJK. Es gab die Eröffnungs- und Gratulationsansprache. Der Referent hob hervor, heute steige mit dem Tag das Streben der Menschheit nach der Souveränität und es sei von großer Bedeutung, dass in dieser Zeit das internationale Juche-Ideologie-Symposium über Antiimperialismus, Souveränität und Solidarität stattfinde. Die Juche-Ideologie-Studienorganisationen, so der Referent weiter, sollten unter den breiten Massen aller Kreise und Schichten die Tätigkeit zum Studium und zur Verbreitung des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus, der mit ungewöhnlicher Zugkraft die Sache der Souveränität tatkräftig angespornt habe, aktiv entfalten und die Reihe der Juche-Ideologie-Anhänger unablässig vermehren. Die gerechte Sache, die unter dem Banner des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus voranschreite, werde auf jeden Fall triumphieren. Der Referent appellierte an alle Teilnehmer mit Nachdruck, das Banner des antiimperialistischen Kampfes hochhaltend, in fester Geschlossenheit energisch zu ringen, um eine neue, freie und friedliche Welt ohne Aggression und Krieg aufzubauen. Die Redner erläuterten eingehend die Fragen darüber, mit der Juche-Ideologie als Richtschnur unter dem Banner des Antiimperialismus und der Souveränität miteinander zu solidarisieren und sich zu vereinigen und die Souveränität der Welt zu beschleunigen. Man solle die Arbeit zum Studium der Juche-Ideologie aktiver entfalten, die Arbeit zu deren Verbreitung mannigfaltiger und zügiger durchführen und alle Menschen, die nach Souveränität, Gerechtigkeit, Wahrheit und Fortschritt streben, in Organisation zusammenschließen und die kernbildende Reihe ausbauen. Auf dem Symposium wurde ein Brief an den hochverehrten Genossen Kim Jong-un angenommen.